beim Luther angelegt ist, also beim Luther ein ganz komisches Obrigkeitsverhältnis. Also die Bauern, die bei Mühlhausen, okay, die sind dann tot, ja. Aber sagen wir, die überlebenden Bauern, das, die werden den Luther sicherlich nicht gemocht haben. Ja? Also spricht viel dafür, dass sie es nicht getan haben. Ja? Und es gibt ja auch im Rahmen der Reformation sehr wohl, also in allen möglichen Städten gibt es Auseinandersetzungen, welche Prediger werden da eingesetzt. Also sowohl in den freien Städten, die darüber selber entscheiden können, und es sind zum Teil auch Städte, die formal landständisch sind. Also die großen Hansestädte sind ja in der Regel keine Reichsstädte. Ja. Und da gibt es Auseinandersetzungen, welche Prediger werden eingesetzt, welche werden ausgesondert. Das zieht sich über 100 Jahre hinweg. Immer wieder. Ja. Und im Ergebnis hast du tatsächlich in den protestantischen Kirchen einen Apparat, der das ist immer ein Regierungsapparat, der die Kirchen kontrolliert, der die Schulen kontrolliert. Ja, die Moral, also die moralische Anstalt oder den ideologischen Apparat als ein Apparat, der auch noch darüber reflektiert, was er macht, in Händen des entstehenden Staates. Das hast du sonst, sagen wir, in Nordamerika sind es die Gemeinden, ja, die das machen, aber nicht der Staat. Und darin würde ich eher den Ansatz sehen, bei Luther, weil Luther es nicht fertig bringt, zu sagen, ja okay, dann sollen doch die Gemeinden entscheiden, weil die Alternative, also nicht nur von Münzer, sondern von Agricola und diversen anderen Leuten, der frühen Reformatoren, die immer gesagt haben, okay, in den Gemeinden muss es so etwas geben wie einen Gemeinderat, und den Gemeinderat, der frei entscheiden darf, gibt es erst seit 1919 in Deutschland, ja, einen lutherischen Kirchen.